Aber haben denn die Brüder Freimaurer meinen schweren Angriffen gar nichts Sachliches entgegenzustellen? Nichts, weniger als nichts. Sie schimpfen und schmähen, verdächtigen und verdrehen. Allerdings, Bruder Popper beschäftigte sich einmal auch mit dem 14. Aufsatz meines Buches, der den Freimaurermord von Sarajevo zum Gegenstande hat. Er tut dies in der seichten, witzelnden Art eines Advokaten aus der Leopoldstadt. Ja, er ist so unverfroren, die Frage aufzuwerfen, ob der Freimaurer Ziganovic, derselbe, der im Walde von Topozida die Schießübungen der Mordbuben geleitet und ihnen später Bomben, Pistolen und Zyankali eingehändigt hat, überhaupt je gelebt habe. Das sind, Bruder Popper, gelinde gesagt, Taschenspielerkünste, mit denen Sie bei ernsten Männern kein Glück haben werden. Sie hätten besser getan, zunächst einmal das mehrfach erwähnte Buch von Professor Pharus zu lesen, dann wäre Ihr Abwehraufsatz nicht gar so oberflächlich ausgefallen, denn Sie wären bestimmt zu derselben Überzeugung gelangt wie ich, vorausgesetzt natürlich, dass Sie sich überzeugen lassen wollen. Von einem ehemaligen Minister, einer sehr bekannten Persönlichkeit, wurde mir übrigens versichert, der Thronfolger habe darum gewusst, dass die Freimaurer ihn zum Tode verurteilt hätten, und er habe daraus auch kein Hehl gemacht. Jener Staatsmann sagte mir, er habe damals dem Erzherzog Ferdinand lebhaft widersprochen und die Freimaurer als eine unpolitische, vollkommen harmlose Gesellschaft hingestellt. Der Thronfolger aber habe unverrückbar an seiner Überzeugung festgehalten, dass ihm die Freimaurer nach dem Leben trachteten. 5 Jahre später, im Juni 1919, hat mir jener Minister seinen Irrtum offen und rückhaltlos einbekannt und dabei ausdrücklich betont, Franz Ferdinand sei über diese Gesellschaft besser unterrichtet gewesen als er. Der Mord an unserem Thronfolger ist übrigens nicht der erste von Freimaurern angezettelte Mord, er wird auch nicht der letzte sein. Da liegt vor mir ein Zeitungsbericht, wonach der portugiesische Großmeister und Senator Bruder Sebastião de Magalhães Lima wegen Beteiligung an der Ermordung des Präsidenten Sidonio Baez verhaftet worden sei. Wo steht dies? Sicherlich in der Reichspost. Nur keine Aufregung, verehrte Brüder, das steht in der Wiener Freimaurerzeitung. Zugleich erfahren wir, dass die gesamte romanische Freimaurerei aufgefordert wurde, sich zugunsten des unrechtmäßig Verhafteten zu verwenden. Solche Schieber! In einer späteren Nummer derselben Zeitung wird die erste Mitteilung bereits dahingehend richtig gestellt, dass nicht der Großmeister selbst, sondern einer seiner beiden Brüder an der Ermordung des Präsidenten Paes beteiligt gewesen sei. Weiter heißt es wörtlich, in Italien ist zugunsten des verhafteten Großmeisters eine Bewegung eingeleitet worden. Da habt ihr sie an der Arbeit, die Brüder, die Schieber. Ist vielleicht das große Geheimnis der königlichen Kunst? Den weiteren Verlauf der Angelegenheit kann man sich ja ungefähr vorstellen. In der nächsten Nummer werden wir vermutlich erfahren, dass der verhaftete Großmeister bereits auf freiem Fuß gesetzt ist und in weiterer Folge wird, was gilt die Wette, mitgeteilt werden. Es habe sich mittlerweile herausgestellt, dass die Anschuldigung gänzlich unbegründet war und auf leerem Klatsch beruht. Das Verfahren gegen den Großmeister und seinen Bruder sei bereits eingestellt worden. Genau so ist es auch gekommen. Das Verfahren gegen den unschuldigen Großmeister wurde bereits eingestellt. Wiener Freimaurerzeitung, Februar 1920. Die österreichisch-ungarischen Freimaurer kennen den Bruder Magalhães Lima sehr gut und sind natürlich von seiner Unschuld vollständig überzeugt. Die hiesigen Brüder unterhielten überhaupt ziemlich rege Beziehungen mit den westlichen Freimaurern, namentlich mit dem Grand Orient de France, mit dem sie eine gewisse Wesensverwandtschaft besitzen, und zwar in weitaus stärkerem Maße als mit den reichsdeutschen Freimaurern. Aus eigener Erfahrung habe ich bisher nur die Wiener Freimaurer kennengelernt, diese aber gründlich. Würde ich um mein Urteil über die Wiener Großloge gefragt, so müsste ich es etwa in folgende Sätze zusammenfassen. Ihr Wesen ist nicht Freiheit, sondern Sklaverei. Ihr Wirken nicht Liebe, sondern Hass. Ihr Streben nicht Licht, sondern Dunkelheit. Ihre Kraftübung besteht im Schimpfen und Schmähen, Verdächtigen und Verdrehen. Mein Urteil stützt sich auf Tatsachen und Erfahrungen, die ich persönlich mit der Wiener Großloge und ihrer Zeitung gemacht habe. Ist es meine Schuld, wenn es weniger günstig ausfällt als das des Bruder Lechorn? Wien im Oktober 1919, Dr. Friedrich Wichtel.